Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute haben wir eine Themennacht und das Thema heute Nacht heißt, ich traue mich nicht. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die Angst haben. Angst zum Beispiel, über etwas Bestimmtes zu reden oder ein Geheimnis zu offenbaren, die sich nicht trauen, jemanden anzuzeigen, die sich nicht trauen, sich zu trennen von ihrem Partner. Die sich nicht trauen, sich zu wehren oder die sich nicht trauen, einen gravierenden Schritt in ihrem Leben zu machen, nachdem dann vielleicht alles ganz anders ist. Also, wenn ihr in einer solchen Situation im Moment seid, in der ihr sagt, ich traue mich nicht, ich müsste eigentlich dieses und jenes tun, aber irgendwie fehlt mir die Courage, der Mut dazu und ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Ich traue mich nicht. Das genau sagt auch Silke und Silke ist 46. Hallo Silke. Hallo Domian. Was traust du dich nicht? Ja, ich traue mich nicht, aus meiner Ehe ganz auszubrechen. Du möchtest das? Ja, ich bin dabei. Warum willst du aus der Ehe ausbrechen? Also ich bin seit 28 Jahren mit meinem Mann zusammen. Ja. 22 Jahre davon verheiratet. Und bis letztes Jahr habe ich gedacht, auch glücklich verheiratet. Ach, so lange? Ja. Und was war letztes Jahr, dass du plötzlich denkst oder gedacht hast, da stimmt was nicht? Das war so, ich habe letztes Jahr am 1. Januar von meiner ersten Liebe eine Mail bekommen, übers Internet. Das liegt sehr lange zurück? Ja. Die erste Liebe, meine ich? Ja, da war ich 15. Wir waren 3 Jahre zusammen. Ja. Und ja, es ist damals auseinandergegangen. Da habe ich damals sehr drunter gelitten. Mhm. Ja, und auch immer nach 30 Jahren hast du wieder Kontakt mit ihm. Er hatte mir einen Neujahrsgruß geschickt und ja, dann kam es, dann haben wir dann telefoniert. Nein, erst immer nur geschrieben, dann telefoniert. Und irgendwann kam das erste Treffen im April. Mhm. Ja, dann hat man sich wieder gesehen und es hat gleich wieder gefunkt. Nach so vielen Jahren und obwohl ihr damals so jung wart und... Ja. Ihr euch beide sehr viel und sehr weit entwickelt habt. Ja. Das heißt, du hast eine Affäre seitdem mit dieser ersten Liebe. Ja, das ging dann, die Affäre begann im August und ich habe es im Oktober meinem Mann gesagt und für den ist eine Welt zusammengebrochen. Mhm. Absolut, das war ganz, ganz dramatisch und ich bin auch echt depressiv dabei geworden und... Konntest du es ihm erklären? Er hat doch wahrscheinlich gefragt, ja warum? Warum ist das so? Warum bist du jetzt in den mehr verliebt oder warum interessierst du dich für den mehr als denn für mich, deinen Mann, mit dem du so lange zusammen bist? Er kann es nicht verstehen, er kann es bis heute nicht verstehen. Ja. Überhaupt nicht. Kannst du es ihm denn erklären? Ja, das sind halt Gefühle. Mhm. Damals wollte ich unbedingt diesen Mann wiederhaben, als Teenager. Und es hat nicht geklappt und das habe ich mir immer gewünscht, dass ich ihn wieder haben kann. Mhm. Und nach so vielen Jahren noch immer steht er vor dir und sagt, Mensch, komm, ich will dich. Und aber was mich so wundert, wenn man so lange keinen Kontakt hatte oder überhaupt, wenn man über einen langen Zeitraum, manchmal über gar nicht so einen langen Zeitraum, verändert sich jeder mehr. Jeder Mensch verändert sich. Ja. Das heißt, den Mann, den du jetzt kennengelernt hast wieder, hat ja vieles von dem vielleicht nicht mehr, was er damals hatte, oder sind ganz neue Dinge hinzugekommen, die er damals nicht hatte, weil er ein ganz junger Kerl war. Ja, das stimmt, aber trotzdem war gleich so eine Vertrautheit da und er war mir überhaupt nicht fremd. Mhm. Und das ist auch von beiden Seiten so. Wie lebt er denn? Auch in einer Beziehung? Nein, er ist geschieden. Ja. So, jetzt hast du es deinem Mann gesagt, für den ist eine Welt zusammengebrochen, ja, verständlicherweise, weil er die Ehe auch als gut empfunden hat, in der ihr seid. Ja. Habt ihr Kinder? Wir haben 2 Kinder. Wie alt sind die? 18 und 12. Und meine Tochter leidet da extrem drunter. Ist das die Kleine? Die hat auch das Ritzen angefangen. Mhm. Und die dreht ganz am Rad hier, ne? So, du hast es im Herbst gesagt, voriges Jahr? Auf seinem Geburtstag. Ach, auf seinem Geburtstag? Das ist aber sehr mitfühlend. Ja, es kam dann so, der ganze Besuch stand an den Tag und ich war schon in Behandlung wegen Depressionen und den Tag bin ich wirklich zusammengebrochen. Ich konnte es nicht mehr aushalten. Da war der Geburtstag deswegen, natürlich gelaufen. Ja klar, mein Mann hat mich zur Psychiatrie gebracht. Der hatte gedacht, ich hätte ein psychisches Problem. Und dann vor der Psychiatrie habe ich dann weinend da auf Knie gesessen und habe ihm das gebeichtet, dass da ein anderer Mann im Spiel ist. Und mein Mann, der war fertig, ne? Und dann bist du in die Psychiatrie gegangen? Nein, ich nicht. So, du sind seitdem ja einige Monate vergangen. Wie ist denn jetzt die Stimmung zwischen dir und deinem Mann? Hier ist ganz viel Verzweiflung im Haus, weil es hängt auch viel mit dran. Wenn ich jetzt gehe, ich lasse ihn hier mit dem Haus zurück, mit den Kindern. Und natürlich habe ich das Gefühl, ich lasse die alle hier im Stich. Moment, du würdest ihn mit den Kindern zurücklassen? Ja, weil meine Tochter geht mit mir nicht mit. Die 12-Jährige? Ja, denn die hasst mich zurzeit ganz, ganz doll. Ja. Und die 18-Jährige oder der 18-Jährige, wie ist... Der Sohn. Der Sohn, wie denkt der Sohn? Ja, der ist traurig, der sagt, Mama, ich weiß, du wirst irgendwann gehen. Ich weiß nicht, ob ich dich besuchen komme, so schnell noch nicht. Der ist nur traurig, wenn die hier das Haus verlassen müssen, was wahrscheinlich passiert, dass man das Haus allein nicht halten kann. Wie oft siehst du denn deine Jugendliebe? Also seit Oktober bis jetzt bin ich ja wirklich jedes Wochenende mal hingefahren. Jedes Wochenende? Ja. Ist das hart für deinen Mann und ja, für deinen Mann? Ja. Das heißt, der weiß, du gehst jedes Wochenende zu dem anderen Mann und übernachtest da auch. Ja. Und dein Mann sitzt zu Hause und weiß, sie ist jetzt bei dem anderen. Ja. Das ist ja absolut krass. Ich weiß. Und hatte ich auch schon zwei, dreimal den Versuch unternommen und habe gesagt, ich gehe zu der Jugendliebe hin. Und dann bin ich da hingegangen mit Koffer und Sack und Pack. Und dann hat es ein paar Tage gedauert. Dann habe ich da auf Heulen angefangen und wollte wieder zurück. Warum wolltest du zurück? Es hat mich immer wieder hergezogen. Bitte? Es hat mich immer wieder hergezogen, auch das Pflichtgefühl. Genau, darauf wollte ich hinaus. War es eher das Pflichtgefühl und das schlechte Gewissen? Oder war es das doch starke Gefühl, was du noch zu deinem Mann hast? Ja, ich glaube eher das schlechte Gewissen. Ich meine, ich habe mit Mama halt abends noch gesprochen. Wir haben ja echt gesessen, wir haben ein gutes Verhältnis, absolut. Ich sehe, wie der wirklich vor die Hunde geht, ja. Der leidet unendlich. Und der hat auch heute zu mir gesagt, Gabi, dann geh. Dann geh einfach. Ja, ich finde auch, dass du musst jetzt eine Entscheidung fällen. Die Sendung heißt ja auch, ich traue mich nicht. Ja. Aber dann musst du dich trauen. Weil so zermürbst du ja deine Familie. Du zermürbst deinen Mann. Und natürlich die Kinder auch, weil die ja auch in diesem Hin und Her, die hängen ja mittendrin. Für die ist das ja ganz schlimm. Ja, darum dreht meine Tochter auch so durch. Ja, genau, glaube ich. Sie sagt auch immer, was willst du jetzt wieder hier? Als ich letztes Mal gegangen bin, das war Silvester, das war ein ganz blöder Tag, überhaupt zu gehen. Ja, du machst die ja irre, die Kinder. Ja, ich weiß. Was sagt denn dein neuer Freund dazu, zu dem Hin und Her? Ja, der sagt das Gleiche. Der sagt auch, der Mensch, trau dich jetzt endlich, geh diesen Schritt. Und ich bin jetzt ja auch wieder dabei. Jetzt haben wir gesagt, Samstag ziehe ich wieder zu ihm. Ja, aber dann muss es aber auch dabei bleiben. Wenn du dir deiner Gefühle sicher bist, dass du diesen Mann, diese Jugendliebe, wirklich tief liebst und mehr liebst als deinen Mann, wenn du dir dieser Gefühle sicher bist, dann geh und dann geh so schnell wie möglich. Ja. Bist du dir dieser Gefühle 100% sicher? Ja, das bin ich. Ich meine, ich habe auch Angst. Ich weiß, er hat in den letzten Jahren ganz viele Affären gehabt und ganz viele Frauen. Und dann habe ich auch mal gesagt, du hast so viele Frauen gehabt. Und vielleicht bin ich ja doch nur auch für eine kurze Zeit. Diese große Begeisterung, die du jetzt für ihn hegst, kommt das genauso in der Stärke von ihm zurück zu dir? Ja. Aha. Ja, das schon. Erst habe ich das nicht so geglaubt. Da habe ich auch gedacht, ach Mensch, der sucht auch nur eine Affäre. Und dann hat auch mal gesagt, Mensch, ich würde dich denn hier aus deiner Ehe rausreißen, wenn ich mir nicht sicher wäre. Hast du eigentlich in all diesen Ehejahren oder den Jahren, als du mit deinem Mann zusammen warst, oft heimlich an den gedacht? Ja, manchmal schon. Was hat der, was dein Mann nicht hat? Ja, gute Frage. So eine Frage kann man beantworten. Grob zumindest. Grob. anders als mein Mann. Mein Mann ist ein ganz ruhiger, ein ganz stiller und ja, und meine Jugendliebe, das ist halt jemand, der ist schnell für was begeistert, euphorisch, ganz, ganz anders. Das begeistert dich schon sehr oder vielleicht sogar mehr. Ja. Bei meinem Mann weiß ich, dass der ist ruhig, da kann ich mich zu 1000% drauf verlassen, auch heute noch. Wir haben heute über gesprochen und wir haben echt gesessen und haben beide Rotz und Wasser geheult, wie die letzten Wochen überhaupt. Und dem geht's wirklich schlecht. Und der sagt auch, sagt er, Mensch, danke. Und sagt er, wenn es nicht hinhaut, ich nehme dich auch wieder zurück. Und das haut mich natürlich um, ne? Ja. Das haut mich echt um. Das dürft ihr eigentlich dir gar nicht sagen, wenn es auch so empfindet. Ja, aber das ist immer dieses Hin und Her, ne? Und ich habe jetzt auch Angst. Ich denke jetzt auch, Mensch, jetzt packst du wieder deine Koffer, gehst wieder hin und... Dir muss klar sein, Silke, wenn du jetzt wieder gehst am Wochenende... Gibt's kein Zurück. Nee, dann musst du wirklich bleiben. Mhm. So wie du mir das jetzt geschildert hast, glaube ich, dass das der richtige Schritt ist. Meinst du auch? Ja, so wie du mir das geschildert hast. Das ist ja so. Ich habe auch gesagt, ich habe es ja auch versucht, das zu beenden. Und dann habe ich gesagt, wir wollen keinen Kontakt mehr haben. Ich versuche es in meiner Ehe wieder. Aber ich merke es auch. Ich werde mich immer fragen, Mensch, wenn du es jetzt nicht probiert hast. Ich glaube nicht, dass ich hier so weitermachen kann. Okay. Kann ich einfach nicht. Und ich würde es immer hinterher trauern und denken, Mensch, nach so vielen Jahren, jetzt wollte ich dich wieder haben. Ich habe gesagt, komm. Ich mache dir noch eine schöne Zeit. Und dann mach es. Aber hab eins im Auge, dass du dich um deine Kinder kümmern musst. Ja, das ist für mich an erster Stelle. Und ich habe auch gesagt, wenn das gar nicht klappen würde hier mit den Kindern, und das wird überhaupt nicht funktionieren. Das ist ja auch jetzt ein großer Schritt. Ich bin immer für die da gewesen. Mhm. Immer. Mhm. Und ich habe das Gefühl, ich lasse die ja im Stich. Ich ziehe jetzt weg und zweimal die Woche würde ich hierher kommen und die besuchen. Das sind 50 Kilometer zwischen. Mhm. Ich meine, das fällt mir sehr schwer. 18 Jahre lang bist du jeden Tag für die da gewesen. Natürlich. Ich fühle mich schon wie ein Verräter, ne? Dennoch. Ja. Aber dennoch. Würde ich sagen, trau dich. Sagst du auch? Ja, sage ich auch. Dann ist es richtig. Bitte? Dann ist es auch richtig. Ob es richtig ist? Ich sag, wenn du es auch sagst, dann glaube ich auch, dass es richtig ist. Viel Glück, Silke. Dankeschön. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Das ist unsere Telefonnummer zu unserem heutigen Thema. Das Thema heißt, ich traue mich nicht und möchte gerne mit euch reden, die ihr vielleicht in einer Situation seid, so ähnlich wie Silke gerade, wo ihr eigentlich irgendwas Bestimmtes oder was Gravierendes vielleicht tun wollt oder müsstet tun, euch aber nicht traut, irgendwie noch kurz davor steht und hin und her überlegt, soll ich oder soll ich nicht. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, Telefonnummer 0800 220 50 50 und ich bin jetzt verbunden mit Daniela. Daniela ist 42. Daniela, ja. Hallo. Ja, hallo, Daniela. Guten Abend. Ja, guten Abend. Ich freue mich, dass ich auch mal durchgekommen bin. Ich freue mich, dass du da bist und ich dich hören kann. Danke. Ja. So, zu dem eher schwierigen Thema, ich traue mich nicht. Ja. Was traust du dich denn nicht? Zu meiner Liebe zu offen zu gestehen und zu sagen, dass ich halt dass ich halt einen Priester lieb. Ah. Ja, ein katholischer Priester. Ach du lieber Gott, das ist aber kompliziert. Das ist sehr kompliziert. Du liebst einen katholischen Priester. Ja. Der eine Gemeinde hat. Ja. Ja. Wie lange schon? Das ist richtig, 6 Jahre. Und liebt dieser Priester dich auch? Ja. Also wir haben uns damals vor 6 Jahren kennengelernt. Und das war halt Liebe auf den ersten Blick. Bist du Teil seiner Gemeinde? Bist du in der Gemeinde? Nein. Nein. Also erklär mir das mal, wie das geht. Du sagst, ich habe den Priester kennengelernt und es war Liebe auf den ersten Blick. Also es hat mich halt damals umgehauen. Ja. Ich war in einer schwierigen Situation. Ja. Und als ich den Mann das erste Mal gesehen habe, wusste ich gar nicht, dass er ein Priester ist. Ach so. Und in welchem Zusammenhang hast du ihn denn gesehen? Also es war halt draußen in der Öffentlichkeit. Und ich bin da zum Essen gegangen. Und da war er zufällig auch. Und da sind wir dann, unsere Blicke haben sich getroffen. Ach so, ganz, ganz klassisch, so ganz normal irgendwo draußen. Ganz normal kennengelernt. Ja, und für mich war es halt gleich Liebe auf den ersten Blick und bei ihm wahrscheinlich dann auch. Und so wie halt, so so wie halt das Leben manchmal spielt, ja, ganz verrückt. Sag mir noch, also ihr habt euch dann unterhalten, weil ihr euch angeguckt habt, ein bisschen geflirtet habt miteinander vielleicht. Ja. Und das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist ja, dass man sich dann nochmal trifft. Von wem ging dieser Schritt, aus? Es ging dann von ihm her aus. Mhm. Wir haben uns dann zufällig dann nochmal getroffen. Und da habe ich dann selber auch bemerkt oder auch gesehen dann, dass er dann diesen Beruf ausübt, ja. Gemerkt, gesehen? Hat er es dir klar gesagt? Ich bin Priester? Er hat gesagt, er wäre katholischer Priester. Und da ist dir doch wahrscheinlich die Kinnlade runtergefallen, oder? Das ist richtig, ja. Weil das bedeutet ja, das hätte ja bedeuten können, oh, ich verrenne mich da in irgendeine Sache, die mich unglücklich macht. Hätte sein können, dass du so denkst. Also in dem Moment wusste ich halt auch, das war Anfang vom Ende. Und ja, aber trotzdem, das Gefühl, das man da in dem Moment gehabt hat, hat mich halt doch bestärkt, weiterzumachen. Und ihr habt euch dann immer wieder getroffen, heimlich getroffen natürlich? Wir haben uns heimlich getroffen, wir haben halt beide Autos, wir haben uns dann in verschiedene Städte getroffen. Wie alt ist er? 45. Ja, bist du seine erste Frau? Ja. Ja. Und es war halt eine große Anziehungskraft da von Anfang an. Und ja. Und das läuft heute nach wie vor so, dass ihr euch natürlich heimlich treffen müsst? Ja. Wohnst du? Du wohnst nicht in der Stadt, in der er wohnt? Nein. Wie weit wohnt ihr auseinander? Das sind auch fast 40 Kilometer. Das geht ja schon mal, da ist das ein bisschen getrennt voneinander. Ja. Besucht er dich denn auch bei dir zu Hause? Nein. Nein? Warum nicht? Da ist halt die Gefahr vielleicht doch groß, dass man irgendwie dann erwischt wird, wie der Schusswind sagt. Aber wo trefft ihr euch denn dann in der Regel? Wir treffen uns dann in nahegelegene Orte oder Städte, wo man dann auch ihn wahrscheinlich nicht kennt. Ja, wo trefft er? Geht er dann in ein Hotel oder was? Das auch. Das kommt auch vor, ja. Also der Hintergrund meiner Frage ist, Sexualität gibt es zwischen euch beiden? Das ist richtig, ja. Denn dann müsst ihr ja irgendwie ein Zimmer haben, sonst könnt ihr euch auf der Parkbank ja nicht so vergnügen. Nee, auf gar keinen Fall, ja. Wie hast du das denn bei ihm mitbekommen? Ich könnte mir vorstellen, dass er durch die Hölle gegangen ist, aufgrund der Gewissensqualen, die ihn geplagt haben. Das ist richtig. War das wahrscheinlich, ja. War das so am Anfang? Ja. Ist das heute immer noch so? Für ihn weniger, aber für mich auch. Also wie gesagt, ich hatte da auch ein ganz schlechtes Gewissen. Warum hast du ein schlechtes Gewissen? Weil man halt so früher erzogen worden ist, dass man halt normal weiß, das darf ja nicht sein. Also vom Priester lässt man die Hände, nach dem Motto, meinst du? Ja. Aber wie gesagt, es ist manchmal gar nicht so einfach, dann davon loszulassen oder auch wirklich zu sagen, jetzt mache ich einen Schlussstrich. Entschuldige, sag mal zu Ende. Ja, und ich wollte nur sagen, ich habe das ja auch lange geheim gehalten von meinen Geschwistern. Die haben davon auch nie was gewusst oder geahnt. Ich habe zwar gesagt, ja, ich habe einen Freund und eine Beziehung, aber weiter habe ich halt dann davon nie erzählt. Aber mittlerweile hast du es erzählt. Ja. Und wie haben die darauf reagiert? Zum Teil waren sie halt ziemlich erschrocken, zum Teil waren sie aber auch, haben sie eigentlich mir das so entgegengebracht, dass ich halt doch sehr mutig gewesen bin, so einen Schritt überhaupt zu machen. Ja, hast du Kinder? Alle Konsequenzen, nein. Nee. Bist du denn, das wollte ich gerade fragen, bist du denn auch eine überzeugte, gläubige Katholikin? Nein, ich bin ausgetreten. Ach so. Na, ich frage deshalb, weil du dann auch so ein schlechtes Gewissen hattest, wie du gerade besprochen hast. Und also man sagt halt von früher her, man ist halt so erzogen worden als Kind. Und was man halt tun lassen soll. Und Jetzt erzähl mir mal etwas über seine Gewissenslage zur Zeit. Wie steht also er für sich da? Er möchte halt seinen Beruf aufgeben, weil er halt damit nicht mehr klarkommt. Ah ja. Und jetzt bekommt er halt auch Druck von außen, also sag mal halt von der Kirche. Ja, inwieweit ist das denn jetzt durchgesickert schon in der Kirche? Also er hat es halt seinem Bischof anvertraut, er hat es ihm auch gesagt. Ach so. Und er hat gesagt, dass er halt die heimliche Affäre da hat und dass er so nicht mehr mit sich selber klarkommt. Und wie hat der Bischof, was hat der Bischof gesagt? Er hat halt auch gesagt, man sollte die Beziehung beenden. Er hätte ihm sogar auch vorgeschlagen, in eine andere Stadt weiterzumachen als Priester. Aber er mochte halt noch, wie sag mal, sie haben halt versucht, ihn da irgendwie doch festzuhalten. Ich hatte gerade auf der Zunge, weil sie nicht viel wissen um die Liebe zwischen Mann und Frau. Ja, wenn es, ne, weil es so, wenn es so stark ist, kann man nicht sagen, okay, ich mache es nicht, lass mich versetzen und dann Strich drunter. Das geht ja nicht. Ja, das ist richtig. Das heißt, er hat jetzt auch signalisiert dem Bischof, dass er nicht, dass er sich nicht von dir trennen möchte und bekommt entsprechend Druck jetzt von oben. Ja, das ist richtig. Ist er denn jetzt wirklich klar entschieden zu sagen, ich jetzt in den nächsten Monaten oder so gehe ich aus dem Priesteramt raus? Ja. Ist natürlich auch in dem Alter schwierig. Was, das ist richtig. Ne, was macht er dann beruflich? Wie verdient er sein Geld? Das ist auch richtig. Deswegen haben sie ihm dann auf eine Art wieder versucht, Stein in den Weg zu legen, also nicht zu erpressen. Aber dass man doch sagen kann, dass er halt ganz große Schwierigkeiten bekommen könnte. Es ist ja schon alles absurd. Da vielleicht auch am längere Hebel vielleicht. Ja. Versuchen da. Liebt dein Freund seinen Beruf? Das hat er auch, ja. Das heißt, wenn er frei entscheiden könnte, wäre er sehr gerne weiter Priester und hätte seine Gemeinde und wäre mit dir zusammen. Ja. Kann er nicht zu aber den Evangelien? Halt auch, bitte? Kann er nicht rübergehen zu den Evangelien? Wissen Sie, wenn Sie halt so lebelang sowas ausgeübt haben. Natürlich, ja. Das ist nicht so einfach. Auch nicht einfach. Nein, natürlich. Man ist ja auch es gibt ja viele katholische Menschen, die eben auch mit den Ritualen und überhaupt mit der Tradition der katholischen Kirche sehr vertraut sind und das sehr mögen. Ja. Und für die das natürlich dann ganz schlimm ist, wenn sie alles, jetzt in dem Fall deines Freundes, alles dann hinter sich lassen müssen. Wissen Sie, ich muss Ihnen auch ehrlich sagen, ich denke oft, man sollte eigentlich doch von oben doch mal auch ein bisschen klarer denken, weil die haben mir dann wirklich auch keine Zukunft, die katholische Kirche, weil wir möchten heute noch Priester werden, weil das ist ja eigentlich unmöglich. Wie, das sind ja auch nur Menschen eigentlich, wissen Sie? Natürlich, natürlich. Wie stellst du dir oder wie stellt ihr euch jetzt die weitere oder die nähere Zukunft vor? Wir wissen genau, dass da alles vielleicht auf uns zukommen könnte, dass es nicht einfach wird. Ich denke, es wird ein ganz schwerer Weg, sich da auch zu behaupten und, wie gesagt, dazu auch zu stehen. Hast du den Eindruck, dass dein Freund wirklich fest entschlossen ist oder zögert er noch im Moment? Nein, ich hätte auch nicht. Ich glaube, dass er davon auch überzeugt ist, dass er da nicht mehr so weiterleben kann. Ja, wahrscheinlich bekommt er auch jetzt, nachdem das bekannt ist, viel zu viel Druck, dass es einfach nicht so geht, ne? Also wird sich vielleicht und hoffentlich, sage ich mal, dieses Jahr oder vielleicht im nächsten halben Jahr schon was ergeben. Ja. Hat er denn einen beruflichen Plan, was er dann tun will? Vielleicht Religionslehre. Ja, wenn das die Möglichkeit ist und wenn das geht, wäre das natürlich sehr gut. Das wäre auch nicht schlecht, ja. Mann, Daniel, hast du ja über Nacht einen Brocken ausgesucht. Das ist richtig, aber wie gesagt, wo halt die Liebe hinfällt. Wo die Liebe hinfällt. Und das ist, ich sag's nochmal, so traurig, dass dann der Mann seinen Beruf, vielleicht ist es ein beliebter Mann in der Gemeinde und ist ein guter Seelsorger und muss das dann aufgeben. Das ist schon traurig. Ja. Aber wissen Sie, ich denke halt oft, das soll sich halt wirklich die katholische Kirche ändern und dass es geht, dass man heiraten kann und trotzdem den Beruf eigentlich ausüben kann. Ja. Das zeigen ja die evangelische Pfarrer. Ja, es gibt ja. Und ich denke, von oben sollten die das eigentlich auch, die verstaute alte Religion. Da sollte sich eigentlich doch viel tun. Ja, es gibt ja auch starke Strömungen innerhalb der katholischen Kirche, die genau das auch wollen, was du gerade beschrieben hast. Daniela, danke für den Anruf. Und ich wünsche dir und deinem Freund alles Gute, schöne Grüße an deinen Freund. Danke. Und für euer Glück und für eure Liebe von Herzen alles Gute. Wir wollten da vielleicht auch ein bisschen an die Öffentlichkeit treten und andere vielleicht auch Mut machen, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind. Ja. Wie gesagt, aber diese Männer geben dann ja auch ihre Existenz auf, ne? Das ist ein großer Schritt, das ist mal nicht so leicht getan. Ja, ihr steigt halt aus, ne? Da muss man dann neue Pläne schmieden. Ja. Aber wenn man halt wirklich von Herzen liebt, ich denke dann... Dann muss man das machen, finde ich auch. Ja. Und ich glaube, dass der liebe Gott da nichts gegen hat, ne? Wenn man von Herzen liebt. Das glaube ich nicht, nein. Ja. Alles Gute, Daniela. Vielen Dank für deinen Anruf. Danke. Tschüss. Ciao. 0800 220 50 50, unsere kostenfreie Nummer für euch zu unserem heutigen Thema. Ich traue mich nicht. Seid ihr in einer Lebenssituation, in der ihr auch sagt, ich müsste eigentlich dieses und jenes tun oder dieses und jenes sagen, zum Ausdruck bringen, aber ich traue mich irgendwie nicht. Wenn das so ist, dann meldet euch, vielleicht können wir zusammen beraten, was zu tun ist. Herzlich willkommen, Tilmar, hallo. Hi, guten Abend, Domian, grüß dich. Tilmar, das ist aber ein ungewöhnlicher Name. Grüß dich. Oh, das ist nett, danke schön. Ja. 23 Jahre, woher kommt dieser Name, Tilmar? Ja, gute Frage, den haben meine Eltern mir damals gegeben, als ich auf die Welt gekommen bin, und seitdem habe ich den. Ja. Den habe ich noch nie gehört, Tilmar. Könnte so ein bisschen nordisch sein, ne? Genau, nordisch, da ist wohl der Ursprung, aber wo genau her, weiß ich auch nicht. Ja. Mir gefällt er aber so. Mir gefällt er auch sehr gut, ja. Und das ist eine gute Voraussetzung für ein nettes Gespräch jetzt. Ja, das hört sich gut an, du Domian. Ich fange einfach mal an. Fangen wir an, ich traue mich nicht. Genau, ich traue mich nicht, das ist ganz gut. Domian, Mensch, ich wollte dich eigentlich schon früher immer mal angerufen haben und da ging es eigentlich um einen eher positiveren Grund. Du hast einen schönen Hamburger Slang auch. Bist du aus Hamburg? Ja, und norddeutsch bin ich auch noch. Das stimmt. Ja, sehr schön. Genau. Und zwar ist es bei mir so, ich mache das kurz und knapp, und es ist so, dass bei meiner Mutter Chorea Huntington diagnostiziert wurde. Mhm. Genau, und ich höre auch schon länger Domian, deswegen erkläre ich das nochmal schnell. Das ist eine genvererbliche Krankheit, bei der die Fähigkeit des Gehirns abnimmt. Und es sich so zeigt, dass man ja die kognitiven Fähigkeiten nehmen ab, bedeutet, man wird etwas schusselig, Bewegungen werden unkontrolliert und welche später dann zum Tode führt. Ja, eine schlimme Erkrankung. Genau. Soweit ich weiß, gibt es da keine Therapiemöglichkeiten. Richtig. Soweit ich das eben auch schon gelesen habe, ist es so, dass es keine heilende Chance gibt, aber es gibt wohl Medikamente, mit denen man das etwas verzögern kann. Verläuft diese Krankheit auch in Schüben? Das habe ich jetzt noch nicht rausgeführt, aber so wie ich das auch nachgelesen habe, ist es so, dass es sich verläuft, und je früher die Krankheit anfängt, desto schwerwiegendere ist sie. Aber jetzt ist es bei mir, bin ich vielleicht etwas in der glücklichen Situation. Meine Mutter ist schon etwas älter, bedeutet, sie gehört zu den 10%, bei denen es erst in den mittleren 50ern anfängt, was vielleicht etwas positiv ist. Wie alt ist sie jetzt im Moment? 53. 53. Genau, und für mich ist es jetzt, warum ich anrufe, ich traue mich nicht, ist für mich dadurch, dass die eben vererblich ist, soll ich mich testen oder nicht? Ah. Ich habe noch einen Bruder. Verstehe. Und diese Krankheit wird autosomal dominant vererbt. Das heißt wiederum, Generationen werden nicht übersprungen. Wenn ein Elternteil betroffen ist, dann heißt es, dass zu 50% der Nachkommen auch betroffen ist. Egal welchen Geschlechts. Egal welchen Geschlechts, genau. Männer und Frauen sind gleicherseits betroffen, genau. Eventuell betroffen. Man kann das schon feststellen, wenn sie noch nicht ausgebrochen ist. Richtig. Das kann man. Und das kann man dann mit Hilfe eines Gentests machen. Denn ich habe mich da eben auch sehr belesen, auf dem 4. Chromosom Huntington ist eben dieser Defekt. Und das kann man eben dann nachverfolgen. Richtig. Und warum ich mich jetzt nicht traue, ist so, nochmal kurz zu meiner Vorgeschichte auch. Ich bin erst 23 Jahre jung und ich denke, dass ich für mein Alter schon sehr viel erreicht habe. Ich habe mal nach dem Abitur Deutschland verlassen, habe dann in China gelebt, habe in Mexiko gelebt und mittlerweile studiere ich in Amsterdam, spreche 5 Sprachen, habe letzten Sommer meine Firma in Hongkong eröffnet. Wow! Mann, das ist sehr toll. Von wo rufst du jetzt an? Jetzt bin ich im Norden in Deutschland und helfe meinen Eltern und greife die ein bisschen unter die Arme, sodass wir das hier alles ein bisschen auf die Reihe kriegen. Ich bin ganz platt, mit 23 Jahren so viel schon gemacht. Ja. Und du hast im Moment eine Firma? Genau, richtig. Ich habe jetzt 2 feste Angestellte. Was für eine Firma ist das? Das ist, wir arbeiten gerade daran, das Beschaffungswesen. Also ich habe Freunde, die auch in China sind. Das bedeutet, wenn eine deutsche Firma oder eine internationale Firma, ich arbeite mit Mexiko eben und Holland zusammen, aufgrund auch dadurch, dass ich dort gelebt habe, wenn eine Firma sagt, ich brauche jetzt so und so viele irgendwas, sagen wir Kloschüsseln, dann sage ich, okay, gar kein Problem. Ich habe vor Ort meine Leute, die entweder die Produktion kontrollieren. Das ist ja verrückt. Oder die das beschaffen und so weiter. Ein sehr geschäftstüchtiger junger Mann. Ja, genau. Und jetzt ist eben seit letzter Woche eben so ein bisschen die Frage, wie soll ich da weitermachen? Mhm. Jetzt habe ich natürlich einen großen Bruder. Man stellt sich ja die Frage, wer ist der Nächste mehr oder weniger? Ich oder er oder vielleicht ja gar keiner ist ja auch noch da. Was denkt denn der Bruder dazu? Er hat schon gesagt, er weiß es auch nicht, ob er das wissen will. Ne? Nochmal kurz, bevor wir über dich weiterreden, wie geht es denn deiner Mutter gerade ganz aktuell? Dadurch, dass sie ja eben jetzt schon da etwas älter ist, sind die Symptome nicht ganz so stark. Sie ist sehr niedergeschlagen, aber noch ist alles okay und jetzt so langsam kommen wir eben in die Behandlung eines Doktors. Ja. Und dann müssen wir sehen, wie es weiterläuft. Noch ist es, sagen, glücklicherweise okay, aber man sieht schon, es geht der Familie sehr nahe. Lebt sie alleine? Nein, wir leben alle zusammen unter einem Dach. Ah ja, und der Vater ist auch noch da und genau. Und sie kann auch so das normale Leben führen, Alltag organisieren, genau, das geht. Noch gegeben, wobei das natürlich auch schwankt nach Tagesform. Ne? Ja, nun hast du wahrscheinlich schon alle Varianten so durchdacht. Zum Beispiel stellt sich ja die Frage, was hast du davon oder was sind die Vorteile, wenn du es schon früher wüsstest, dass du es vielleicht in 20 Jahren bekommst? Was hättest du heute davon? Ich hab mir das auch schon durch den Kopf gehen lassen. Und zwar, also ich sag das ganz einfach so, kann ich dir auch sagen, ich sorge mich eigentlich eher um meine Eltern. Ich kriege bei mir alles auf Reihe. Hab mit der Vorgeschichte eben schon gesehen. Mhm. Ich habe alles unter Kontrolle. Mhm. Wenn ich es habe, wenn ich es nicht, meiner Meinung ist nach, irgendwann müssen wir eh alle gehen. Und manchmal ist es eben früher und manchmal ist es später. Mhm. So, meine Frage ist dann erstmal die Kinderfrage, weil das ja vererbbar ist. Und ich möchte nicht, dass meine Kinder denn das Gleiche durchgehen. Das ist ein Argument. Genau, das richtig. Das ist ein großes Argument. Und für mich, wenn ich das hab, ist eigentlich nicht schlimm. Frage ist nur für mich dann, würde ich mein Leben so einstellen, dass ich sage, okay, pass auf, mit 40 geht's los und dann muss ich das einstellen, dass Leute meine Sachen später irgendwie übernehmen, ne? Familie aber, und so weiter. Aber genau das könntest du ja auch tun, wenn es dann diagnostiziert wäre. Das müsstest du ja nicht vorher dann wissen. Richtig, das stimmt, richtig. Ist natürlich jetzt nur die Frage. Also, was für mich noch wichtig ist, wenn du das jetzt wüsstest, dass du irgendwann das bekommst, könnte man medikamentös nichts, ich sag mal, Vorsorgendes tun, dass sich beispielsweise die Krankheit erst später ausbricht. Das geht alles nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Also es geht nur rein um das Wissen. Genau, richtig. Und das ist so, dass wenn die Krankheit ausbricht und man dann, wie gesagt, die motorischen Störungen hat, dass man dann Medikamente kriegt, die es eindämmen. Okay. Mein spontaner Gedanke, als du das vorhin gefragt hast, oder gesagt hast, ausgedrückt hast, war, wenn ich du wäre, würde ich das nicht testen lassen. Ja. Weil ich denke, ich lebe jetzt und ich mache das Beste aus meinem Leben jetzt. Und du hast es ja gerade auch schon beschrieben, wenn es dann passiert, dann werden wir auch irgendwie sehen, dass wir zurande kommen. Richtig, ja. Ein Argument ist natürlich, wenn du irgendwann Kinder haben möchtest. Das war oder ist natürlich immer noch mein großer Wunsch. Ja. Ich meine, ist natürlich die Frage, aber für mich ist es so, ich möchte es auf gar keinen Fall, dass meine Generation, ich sehe auch so ein bisschen nicht so die Verantwortlichkeit, aber ich sage, Mensch, ich bin jetzt meinetwegen vielleicht betroffen und sage, okay, vielleicht kann ich dazu beitragen, dass weniger Leute betroffen sind. Okay, dann ist die Frage doch ganz klar beantwortet. Das heißt, dass du, solange du jetzt solo bist und keine Kinder hast, lässt du dich nicht testen. Mhm. Wenn du irgendwann Kinder haben willst, dann lässt du dich testen. Das ist eigentlich ein sehr gutes, einfaches Argument. Das wäre eigentlich dann doch klar, ne? Ja, das stimmt. Das stimmt. Das ist eine gute Einleuchtung, ja. Ich glaube ja, wenn man jetzt mit 23 das Testergebnis bekommt, ich habe das, ich habe es in mir, vielleicht würde einen das doch am Leben irgendwie, ja, vielleicht würde es einen das zu sehr belasten. Ja, das ich meine, ich habe ja eine sehr positive Einstellung da. Ja, aber da müsste man ständig kämpfen, man hätte es ständig im Kopf. Nur gut, nun hast du es so auch im Kopf, jetzt hast du die Frage im Kopf, vielleicht habe ich es nicht. Ja. Aber irgendwie sagt mir so meine Intuition, lass die Finger von dem Test, solange, wie gesagt, es so geht und du keine Kinder haben willst. Genau. Auch in Anbetracht vielleicht deiner Person, wie ich die jetzt gerade hier so kennenlerne. Du bist ein sehr vitaler Typ. Ja, das stimmt. Der das eigentlich gar nicht wissen muss. Das kann natürlich gut sein, ja. Das ist richtig. Redest du mit deinen Eltern auch über diese Frage? Ja. Was sagen die denn? Wir haben es eben, wie gesagt, noch nicht getestet. Und irgendwo, meine Mutter sagt zwar, ich würde natürlich gern wissen, was jetzt mit meinen Kindern ist, aber auf der anderen Seite sage ich, naja, ist ja auch dann noch schon ein bisschen noch meine Entscheidung etwa, ja oder nein. Ne? Vielleicht wäre es sogar für deine Mutter sehr belastend, wo sie jetzt schon krank ist, wenn sie wüsste, meine beiden Jungs kriegen das später auch mal. Ja. So kann sie ja mit der Hoffnung leben, vielleicht geht's gut. Die Chance besteht ja nun mal. Richtig, das stimmt, ja. Alles Argumente. Das stimmt, da sagst du ein wahres Wort. Okay. Ja. Ich habe aber auch gleichzeitig noch mal eine Frage an dich, Domian. Sehr gerne. Ich habe nachgeforscht, natürlich. Ja. Und habe damals auch bei euch im Archiv eine Sendung gefunden vom 18.09.2010. Damals rief die Dame Erika an. Und da ging es genauso rum. Und da war das folgende Thema. Sie hat einen behandelnden Arzt in Amerika in einer TV-Reportage gesehen, aber hat den Namen vergessen und in welchem Staat es war. Mhm. Und nun ist meine Frage, ob ihr da vielleicht irgendwie Informationen habt, denn dann auch so, sagen wir, Behandlung im Ausland und so weiter. Ja. Wenn es hilft, dann machen wir es. Dann werden die 7 Sachen gepackt und los. Timmer, das weiß ich natürlich jetzt so ad hoc nicht. Ja, das macht er. Da müssen wir uns jetzt im Hintergrund drum kümmern. Mein Redakteur hat ja zugehört. Und ich verspreche dir, dass wir uns sehr schlau machen. Das ist sehr nett. Und uns dann mit dir nochmal in Verbindung setzen. Das ist sehr nett, Domian. So, jetzt hat es mich sehr gefreut, dich kennengelernt zu haben. Ich muss auch sagen, ich habe endlich mal die Chance gehabt, dass wir sprechen. War jetzt nicht der richtige positive, ja. Aber ich wollte schon mal mit dir schnacken. Ne? Das freut mich sehr. Ich mag das so. Ich mag so dieses Norddeutsche oder Hamburgische. Oh, das ist nett, das ist nett. Ja. Timmer, alles Gute dir und deiner Familie und wenn wir was hier rausbekommen haben, werden wir uns bei dir melden. Super, Domian, danke für die Tschüss. Alles Gute, tschüss. So, 1.36 Uhr haben wir und hier ist Ilse. Ilse ist 73. Guten Morgen, Ilse. Guten Morgen, Domian. Ilse, du hast dich auch zum Thema gemeldet. Ich traue mich nicht. Ja, das ist bei mir ein bisschen, ich kann ja nicht so weit ausholen, weil ich kenne ja deine Sendung schon zig Jahre. Ich habe, wie gesagt, das weißt du ja auch wieder nicht, das müsste ich ja nur langsam schon wissen. Genau, du musst ich von vorne hatte anfangen. Ich hatte 46 Jahre lang eine Beziehung zu einer Frau oder mit einer Frau, die 19 Jahre älter war. Ja. Als ich, die ist jetzt aber schon 7 Jahre tot. Und das war zwar eine lesbische Beziehung, obwohl ich eigentlich im Nachhinein sage, also so richtig lesbisch war ich nicht, obwohl ich nicht unglücklich war in dieser Beziehung. Ich kann das aber so schlecht erklären, weil das wäre wirklich zu lang. Hast du mit dieser Frau zusammen gewohnt auch? Gewohnt, ja. Und ich habe aber immer anonym mit ihr gelebt. Ja klar, in der Zeit konnte man das ja nicht offen sagen. Ich habe gearbeitet und da wusste das keiner. Oder im Hause habe ich immer gesagt, das ist meine Mutter. Mhm. Und wenn es denn zu brenzlig wurde, sind wir umgezogen. Das ist ja Wahnsinn, das ganze Leben quasi. Und das ist so im Nachhinein noch so, ich habe da so dran zu knabbern. Denn wenn ich jetzt irgendwelche Kontakte knüpfen möchte, nur um ein bisschen Abwechslung zu haben, ich bin nämlich sehr einsam, muss ich sagen. Dann habe ich immer Angst, wenn die jetzt fragen, es ist ja auch schon vollkommen, wenn die jetzt fragen, was ist denn mit dir, warst du verheiratet oder dann ziehe ich mich zurück. Würdest du denn heute lieber Kontakt mit einem Mann haben? Oder? Ich kann das jetzt nicht mehr sagen. Ich im Moment muss ich sagen, ich weiß nicht, ich glaube, ich bin wirklich ein bisschen gefühlskalt, obwohl ich manchmal auch Sehnsucht nach Sex habe, auch heute noch. Lass mich mal fragen, wenn man 46 Jahre mit einer Frau zusammen war und dann nach so langer Zeit sagt, ich weiß gar nicht genau, ob ich lesbisch bin, ist das ja schon merkwürdig. Hattest du denn in diesen vielen Jahrzehnten mal eine Sehnsucht vielleicht nach einer Beziehung zu einem Mann? Ich muss jetzt dazu sagen, ich habe eine uneheliche Tochter, die ist 54. Mhm. Und das war aber auch nicht so, ich kann fast sagen, dass das wohl fast eine Vergewaltigung war, aber nicht so im klassischen Sinne, aber ich war betrunken und ich kannte den Typen gar nicht. Mhm. Ich weiß auch seinen Namen nicht und ich habe auch dadurch meine Tochter verloren, auch durch meine Beziehung zu meiner Freundin. Und danach hatte ich dann nochmal eine kurze Beziehung mit einem Mann und das war auch nicht so das war und ich habe aber im Flüchtlingslager gelebt, wir sind ja Flüchtlinge, also 1955 aus der DDR, da war ich erst 16 Jahre. Mhm. Ja, und da habe ich diese Frau im Lager kennengelernt. Und ich hatte irgendwie, weiß ich nicht, ich war dann so, dadurch, dass ich das Kind hatte, ich wollte dann einfach im Moment gar keinen Mann haben. Und dann, wir haben dann im Zimmer mit 5 Frauen gewohnt. Und das war, die war eben lesbisch, die Frau. Und das war so eine liebe Frau. Aber also die war mehr lesbisch als du, das kann man so sagen. Die war total lesbisch. Warst du denn mit dieser Frau, wenn du jetzt so ein Resümee ziehen sollst, waren diese 46 Jahre glückliche Jahre? Ich habe zu deiner Redaktion schon gesagt, was du ja nicht weißt, das weiß ich ja nun schon. Ich kann nicht sagen, dass ich unglücklich war. Das war eigentlich mehr oder weniger dann auch Macht der Gewohnheit, obwohl ich manchmal dann auch wieder gesagt habe, ich habe so die Schnauze voll, ich habe mein ganzes Leben verfuscht. Und denn ich bin einfach aber davon nicht weggekommen. Nochmal eine Frage, das habe ich gerade nicht richtig verstanden. Du hast ein Kind. Ich habe ein Kind, ja. Und du hast keinen Kontakt mehr zu dem Kind? Wegen mal dieser ja, Frau. Mal nein, aber dadurch, dass ich das alles durch das ganze Leben gezogen habe und sie aber sagt mir ja denn heute, wir haben schon wieder jahrelang keinen Kontakt, das ist anders, wenn man, sie hat jetzt auch nichts dagegen, gegen solche Beziehungen, aber es ist anders, wenn es in der Familie ist und sie hat sich immer geschämt. Ach so. Und ich bin auch ganz ehrlich, ich hatte auch zu ihr keine richtige Bindung, weil ich mich vor ihr geschämt habe. Ja, aber dieses Kind ist ja dann bei euch beiden Frauen aufgewachsen. Genau. Ja. Und ich habe immer gesagt, das ist meine Mutter. Und zu meiner Tochter habe ich immer gesagt, das ist die Oma. Bis sie nachher 16 war, da habe ich so erfragt. Ach so. Ja, ich verstehe. Das ist alles so. Alles kompliziert. Das liegt aber auch an der Zeit damals. Die Zeit war extrem kompliziert, was diese Fragen anbelangt. Ja. Jetzt erklär mir mal nochmal genau, was heute das Problem ist. Wenn heute ist das Problem, dass ich, wie soll ich das sagen, also ich habe einen kleinen Hund und da komme ich ja nun viel raus. Und ich möchte ja dann auch manchmal vielleicht nicht unbedingt, dass ich einen Mann brauche. Das mache ich mir lieber selber. aber ich möchte dann schon mal ein paar Leute kennen, wo ich dann auch sage, Mensch, wir gehen mal zusammen ins Kino oder ich lade dich mal ein. Traue ich mich nicht. Weil immer dann die Frage kommt, was ich vorhin schon erwähnte, wie du früher gelebt hast. Wie ich früher gelebt habe, denn ich bin ja immer gezwungen. Ich wohne jetzt hier in der Wohnung auch, seitdem meine Partnerin tot ist. Die habe ich ja zum Schluss auch gepflegt. Du bist ja natürlich konfrontiert, wenn du so Leute in deinem Alter ansprichst, dass du da immer noch mit Vorurteilen konfrontiert bist. Auf jeden Fall. Ich kann das heute nicht mehr aufklären. Genau. Und deswegen, dann fragen, ich merke ja die Blicke, dann fragen die sich, ja, was ist denn mit der? Und dann ziehe ich mich zurück. Und dann bin ich zu Hause alleine mit meinem Hund. Also, da gibt es ja eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder man erzählt so die Wahrheit, aber ich glaube, das schreckt die meisten dann zu sehr ab. Ja, ja. Ist sicher oder nicht ich lebe die letzten Jahre meines Lebens eben so weiter. Nee, das ist nicht die Alternative. Nein, oder du denkst ja einfach so eine halbwahre Geschichte aus. Das ist dann mal halt eine Notlüge, aber das ist ja nicht so schlimm. Du musst ja nicht das ganze Leben da einem Menschen als Fantasieprodukt präsentieren. Aber du kannst ja irgendwas sagen, dass dein Mann früh gestorben ist oder irgendwas. Na, aber weißt du, ich bin auch jetzt, dadurch, dass ich so zurückgezogen lebe, ich könnte verreisen noch und nöcher. Ich habe zwei schöne Renten. Ich traue mich das nicht. Ich bin immer nur zu Hause. Ich mach zwar Aquafitness und habe einen kleinen Computerkurs gemacht. Aber du willst, konnte auch die E-Mail schreiben. Aber du willst unter Leute, die sehen so das da. Ja. Da musst du es machen. Mensch, du musst es machen. Da würde ich mir so eine kleine Geschichte, die nicht zu sehr gelogen ist, aber in dem Fall finde ich das auch legitim, das mal so zu machen. Und da sind die Leute ja ruhig. Da ist es ja gut. Ja. Du musst denen ja nicht die ganze Wahrheit aufs Butterbrot schmieren und du musst ja auch nicht zu sehr belügen, aber so ein bisschen halt, wenn du dich dabei wohler fühlst. Weil die andere Alternative, sich, obwohl man so vital ist und neugierig wie du, sich jetzt komplett zurückzuziehen, ist ja Wahnsinn. Ja, und guck mal, und ich war ja auch total alleine, wie meine Partnerin gestorben ist. Ich habe zwar Geschwister, aber die hatten mich ja auch verurteilt. Ging nachher die letzte Zeit. Aber ich weiß nicht, ich bin auch dadurch richtig so ein bisschen verhärmt oder abgehärt. Du klingst null verhärmt. Du klingst extrem sympathisch und dem Leben zugeneigt. So ein Gefühl habe ich in dem Gespräch. Ich appelliere an dich, nach draußen zu gehen. Mach nutze jeden Tag, den du hast, wo du gesund bist, fit bist, Kohle hast, geh raus, mach Sachen. Ja, und ich muss das auch machen. Und ja, überwinde diese Scheu, die du hast. Denk dir eine kleine Geschichte aus, dann sind die Leute ruhig und dann geht's nicht um die Vergangenheit, sondern redet über Sachen, die heute passieren. Und beim nächsten Gespräch muss ich dann aufpassen, dass ich mich nicht verplapper irgendwie. Ja, aber da würde ich mir jetzt auch nicht so einen großen Kopf machen. Wichtig ist, dass du rauskommst und dass du die erste Hürde überwindest auf die erste Frage, was ist denn so mit dir gewesen in den letzten Jahren, warst du verheiratet? So diese ein paar Grundfragen, dass du da ein paar Antworten hast und dann gehst du darüber hinweg. Ach so, guck mal, noch ganz kurz, ich weiß, deine Zeit ist ja auch begrenzt. Ich gehe ja, wie gesagt, einmal die Woche zum Aquafitness, war ich heute auch. Und die gehen alle denn, die vier oder fünf oder manchmal auch sechs Frauen, gehen dann hinterher dann noch in die Cafeteria. Ich gehe nie mit, dann fragen die manchmal das schon. Das nächste Mal, das vereinbaren wir jetzt schon. Das nächste Mal gehst du mit in die Cafeteria. Ja, ich kenne die jetzt aber schon, was weiß ich, 4 Jahre. Und wenn egal, dann gehst du jetzt mal mit, völlig egal. Und nur einmal Aquaplaning machen reicht nicht aus. Du musst ja noch ein paar andere Sachen suchen, ja, wo du unter Leute kommst. Ja. Mach eine Kreuzfahrt oder irgendwas, wenn du Geld hast, mach sowas. Kommst auch toll unter Leute. Sind viele alleinstehende Menschen unterwegs, auch ältere. Ja, wenn ich das könnte, also. Ilse, mach es. Du ärgerst dich hinterher, wenn du älter bist, ärgerst du dich, hätte ich das mal bloß gemacht. Mach es jetzt. Ich habe ja heute schon so eine Gedanken, lange lebe ich sowieso nicht mehr. Aber mach es jetzt, solange du es noch kannst. Ja. Unbedingt, trau dich. Du bist so sympathisch. Na gut. Dumme. Ilse, alles Liebe und toi, toi, toi und mach es. Mach toll, es. Dass wir sprechen konnten. Sehr schön, alles Gute. Ja. Tschüss. Also, tschüss. Ciao. Lorenzo, 42, guten Morgen. Hey. Hallo? Buongiorno. Hallo? Ja, Lorenzo. Stimmt das? Ja, ich bin Lorenzo. Du bist Lorenzo. Du bist 42 Jahre alt. Ja. Ich kann leider nicht Italienisch mit dir sprechen. Nein, ich spreche aber Deutsch, kein Problem. Ja. Also, was traust du dich denn nicht? Ich traue mich nicht, die Wahrheit zu sagen über meinen Lebenslauf. Hm. Wenn ich immer in Firmen mich beworben habe, weil mein ganzer Lebenslauf ist stunken und erlogen. Und ich habe immer, also ich habe keinen Abschluss, aber ich habe immer Führungspositionen in den Firmen gehabt. Mhm. Und ich... Im Moment auch? Ja, ich arbeite momentan für eine Firma im... du musst es gar nicht so genau sagen. Also du bist im Moment in einer guten Position in einer Firma, in einer Führungsposition. Ja, genau. Mhm. Ich stelle auch, ich bin zuständig für Vertrieb, speziell für Italien und Spanien, weil ich auch beide Sprachen spreche. Ja, was hast du denn vorgetäuscht? Hast du zum Beispiel ein Studium vorgetäuscht? Alles. Aber man muss doch dann Unterlagen, man muss doch Zeugnisse vorlegen. Die Zeugnisse sind auch gefälscht. Ach, die sind gefälscht. Ja. Das ist ja schon ein Betrug. Das ist ja schon das Urkundenfälschung und Betrug. Ich weiß, aber es belastet mich sehr. Es belastet mich sehr. Aber das ist ja nicht nur so ein Flunkern mal, das ist ja... Nee, das ist schon was richtig gravierendes. Wer hat dir denn ein Hochschulzeugnis gefälscht? Ein Abschluss? Ja, es gibt dann irgendwie Leute, die machen sowas und... Was hast du denn angeblich studiert? Also ich habe nichts studiert. Naja, aber was sagst du immer? Was steht auf dem Papier? Bei dem Papier steht, dass ich eine Hochschulreife habe. Eine Hochschulreife? Und auch ein Hochschulstudium auch? Nein, ich habe keine Studium. Ich habe nach der Hochschulreife habe ich dann sofort einen Job gefunden und dann da geblieben. Achso, ich hätte gerade verstanden, dass du beispielsweise ein Diplom auch gefälscht hättest. Nein, das Diplom nicht. Nein, aber die nachher Zeugnisse von Firmen, wo man gearbeitet hat und wenn sie nicht so gut waren. Und du hast eigentlich auch kein Abitur. Nein. Nein, aber das hast du gefälscht, das Abiturzeugnis. Ja, ich habe alles gefälscht, alles. Aber später hättest du da gar nicht mehr fälschen müssen, wenn du bei den Firmen dann warst und wenn die dir Zeugnisse ausgestellt haben, dann hattest du doch was. Ja, die Zeugnisse waren manchmal nicht so gut. Ach so. Aber nicht, weil ich schlecht gearbeitet habe oder schlechte Arbeit abgeliefert habe, sondern weil ich dann irgendwann gemerkt habe, es wurde zu heikel. Und ich habe mich dann kündigen lassen. Also das, was du jetzt erzählst, hat nicht nur eine moralische Komponente, sondern auch eine juristische. Denn du hast dich der Urkundenfälschung ich weiß. Schuldig gemacht. Ja. Und ich kann nicht mit jemandem darüber reden, mit niemandem. Ich kann dort immer mit meiner Schwester über alles reden. Mhm. Aber das geht nicht. Also das wäre jetzt eine Ticken zu heftig. In der Position, in der du jetzt bist, ist das so eine Lebensstellung? Kannst du da bleiben? Nee, also es läuft momentan nicht so gut, gerade im Bereich erneuerbare Energien. Das heißt, du stehst vielleicht bald wieder vor dem Problem, dich neu bewerben zu müssen. Ja. Und wieder zu lügen. Ja, um wieder zu lügen. Nun kann man das ja nicht ungeschehen machen, was schon in der Vergangenheit passiert ist, was du gemacht hast. Ich kann es einfach auch nicht auslöschen, weil ich will, wenn ich das machen würde, wenn ich jetzt die Wahrheit sagen würde, hätte ich erstmal Repressalien. Mhm. Ich habe auch noch einen Sohn. Mhm. Und der denkt, oh, ich bin so toll und ich habe so viele gemacht in meinem Leben. Mhm. Und Hochschulreife und hier und da Führungspositionen gehabt. Aber also selbst der enge Familienkreis, Freunde haben Respekt vor dir und bewundern dich, obwohl alles auf einer Lüge aufgebaut ist. Ja, es ist alles nicht, vielleicht nicht alles, weil du hast ja auch wiederum da in deiner Arbeitskraft gezeigt, dass du offensichtlich auch sehr gut bist, sonst würden die Firmen dich nicht immer wieder nehmen. Genau. Aber du hättest das Entree nicht gehabt zu den. Und bemerkst du, dass du, je älter du wirst, dass dich das mehr belastet? Ja, es belastet mich sehr. So in den jungen Jahren, ich habe gedacht, ach, dann vergisst man sowas, weil man dann viel unter Leute ist. Aber jetzt so, ich bin seit 5 Jahren von meiner Frau getrennt. Sie lebt im Ausland mit meinem Sohn. Und also ich habe viel alleine und dann kommen die Gedanken. Ja. Also wie gesagt, was ich gerade schon formuliert habe, das Vergangene kann man nicht ungeschehen machen. Aber man trägt dafür Verantwortung, was jetzt in der Gegenwart passiert. Das Erste, finde ich, was du tun musst, was du dir vornehmen solltest, ist, dass du ab sofort das nicht mehr machst. Dass du, wenn du jetzt gekündigt oder wenn du nicht mehr in deinem Job bist, das soll ich machen. Ich habe einen Sohn, den ich Unterhalt zahlen muss. Mhm. Ich habe selber eine Wohnung, die auch Geld kostet und alles andere. Ich kann jetzt nicht irgendwo bei McDonald's oder in einer Dönerbude anfangen, jetzt mal als Beispiel. Was heißt das im Klartext? Willst du dein ganzes Leben lang lügen? Ja, ich muss. Ich bin dazu gezwungen. Das finde ich nicht. Es gibt keinen Grund, sein ganzes Leben lang mit Lüge zu verbringen. Gibt es nicht. Ich meine, du musst einen hohen Preis dafür bezahlen. Wenn du jetzt anfängst, ehrlich zu werden, dann formulieren wir es mal so. Der Preis dafür ist enorm hoch. Dass ich schlechte Gewissen habe ohne Ende. Und je älter du bist erst 42, was meinst du, wenn du jetzt schon ein so schlechtes Gewissen hast, wie schlecht das Gewissen erst in 10 Jahren sein wird? Daher finde ich, wenn man so etwas zu verantworten hat, gibt es nur die einzige Lösung, dass man ab sofort sich korrekt verhält. Ja, was soll ich machen? Soll ich alle Firmen, ich weißt du, was ich dadurch für Repressalien erwarte? Es wäre ja schon ein großer Schritt damit getan, dass du bei der nächsten... Du sagst aber, wenn jetzt die Firmen, wo ich früher gearbeitet habe, das war Betrug, was ich gemacht habe. Ich bekomme von denen Schadensersatzklage oder was weiß ich sonst irgendwas. Es gibt 2 Möglichkeiten. Es gibt die eine Möglichkeit, ab sofort verhältst du dich ehrlich und lässt Vergangenheit Vergangenheit sein. Und die 2. Möglichkeit ist, das ist die ganz radikale Ehrlichkeit, ab sofort verhältst du dich ehrlich und erstattest selbst Anzeige wegen Urkundenfälschung. Das ist der ganz harte Weg. Das ist der ganz harte Weg. Ich wäre schon froh, wenn du den ersten Weg gehen würdest. Die Vergangenheit ist vorbei. Ja, ich habe schon oft damit gerechnet, also mit den Gedanken gespielt. Aber weißt du, was nicht passieren darf? Du bist so ein Typ, der sich vielleicht so sehr irgendwann in seine Lügen verstrickt hat, dass er keine Lust mehr oder kein Elan zum Leben mehr hat. Dass er den Ausweg nur noch in der Selbsttötung sieht. Ich weiß es nicht, wo es irgendwann hinführen würde. Ich weiß nur. Und deswegen finde ich, dass du jetzt die Notbremse ziehen sollst. Mit all den Unannehmlichkeiten. Wie alt ist dein Sohn? Mein Sohn ist 16. Ich weiß, also du steckst in einer ungeheuren Problematik, ist mir völlig klar. Ja. Aber du hast mich ja auch angerufen, dass man ja vielleicht auch berät, was man tun kann. für dir war ja klar, dass ich dir nicht sage, ja, das ist schlimm, was du gemacht hast, aber es geht nicht. Das ist ja klar. Ja, aber nee, ich würde ja auch nicht sagen, mach weiter so. Das, wenn du jetzt schon so, was sich ja ehrt, dass du jetzt ein so starkes Gewissen hast, das ist ja, muss man dir auch angerechnen. Du könntest ja auch so abgebrüht sein und sagen, das ziehe ich jetzt durch, bis ich Rentner bin und das war's. Es ehrt dich ja, dass du so sensibel geworden bist. Aber dann muss darüber hinaus auch noch mehr passieren, als nur diese Sensibilität zu entwickeln. Und das war halt meine Idee gerade, dass du dir zumindest vornimmst, ab sofort... Ja, ab sofort. Was soll ich machen? Soll ich zu meinem Chef gehen und sagen, du, hör mal zu, das stimmt alles nicht, was ich dir da... Ich habe jetzt gerade so verstanden, dass du gar nicht mehr lange vielleicht da arbeiten wirst, wo du jetzt arbeitest. Ja, vielleicht nicht, aber es kommt, wenn vielleicht diese Durchstrecke jetzt überwunden wird, dann werde ich noch vielleicht da weiterbleiben, aber... Oder du kündigst und beginnst ein neues Leben. Ja, und dann? Das kann ich dir jetzt nicht sagen, das kann ich dir nicht in 10 Minuten sagen. Ich möchte nicht, nur was soll ich dann machen? Das kann ich dir nicht sagen. Wenn ich keinen Abschluss habe, dann ich kann gar nichts mehr machen. Dann musst du in irgendeiner Weise selbstständig werden, irgendwas, und wenn du dir eine Zeitungsbude mietest und verdienst da dein Geld. Aber es ist ehrlich. Lorenzo, ich kann da kommen wir nicht weiter. Ich kann dir nur so diese grobe Einschätzung sagen. Die grobe Einschätzung ist, finde ich, dass du in deinem Leben sehr schnell etwas ziemlich radikal verändern musst. Mehr kann ich dir nicht sagen. Alles andere ist zu kompliziert. Das kann man nicht in ein paar Minuten hier besprechen. Das kann man nicht. Das stimmt. Und ich wünsche dir dafür wirklich gutes Gelingen. Das wird ein harter Weg sein, das glaube ich. Aber ich wünsche dir alles Gute. Ja. Lorenzo, okay. Auf Wiederhören, alles Gute. Okay, Dorian, tschüss. Dankeschön. Ciao. Ciao. Und hier ist die Rosa. Die Rosa ist 23. Hallo Rosa. Hallöchen. Hallöchen. Rosa, zu was traust du dich nicht? Oder was traust du dich nicht? Also, ich bin Prostituierte. Und meine Geschwister wissen das. Aber meine Tanten und mein Onkel weiß es nicht. Und die Eltern? Meine Mutter ist verstorben und mein Vater ist im Ausland. Und die Tanten oder der Onkel, das sind die engen Bezugspersonen in deinem Umfeld? Richtig. Also sehr enge Leute sind das? Auf jeden Fall. Mhm. Wie lange arbeitest du als Prostituierte schon? Ein Jahr jetzt. Und du traust es nicht, es ihnen zu sagen? Richtig. Was glaubst du, was passiert, wenn du es sagst? Oh, dann ist, glaube ich, alles vorbei. Ich denke, dass sie dann keinen Kontakt mehr mit mir haben wollen, weil ich eher immer so die Liebe war und die Vernünftige. Wie haben denn die Geschwister reagiert? Die waren geschockt. Und haben die heute Kontakt zu dir? Auf jeden Fall, doch. Schon. Also meine Schwester wohnt sogar bei mir, meine Kleine. Warum? Und meine Große, sie akzeptiert das. Warum bist du überhaupt in die Prostitution gegangen? Erstens wegen dem Geld. Und ich bin eine Person, die gerne Sex hat. Und da habe ich gedacht, wieso soll ich das dann nicht verbinden? Kommst du mit diesem Job klar? Auf jeden Fall. Doch. Ich muss nochmal fragen, wie eng ist diese Beziehung? Geht es um einen Onkel und eine Tante? Ein Onkel, meine Großeltern und drei Tanten. Oh. Ah, das ist natürlich jetzt eine haarige Frage. Der Großeltern, das ist noch eine ganz andere Generation. Genau. Wie eng ist das Verhältnis zu den Großeltern? Auch sehr eng. Es wäre natürlich ganz schlimm, wenn sie das irgendwie durch Zufall von jemand anderem erfahren. Das ist nämlich mein Problem, weil mich viele meiner Freunde da gefunden haben. Und meinten auch, oh, was machst du denn da? Ach, das ist so. Viele deiner Freunde wissen darüber Bescheid. Ja, weil die mich da auf der Seite gefunden haben. Weißt du, was ich glaube, Rosa, dass es dann darauf hinauslaufen muss, dass du offen sprichst. Okay. Allein wegen dieser Gefahr. Wenn du persönlich mit deinen Großeltern darüber sprechen kannst, wird das schon ein Schock genug sein. Aber du hast die Chance, im persönlichen Gespräch auf sie einzuwirken, zu erklären, was auch immer. Erfahren sie es aber von irgendjemand anderem oder kriegen einen anonymen Brief oder so etwas, ist es ja um ein Vielfaches schlimmer. Ja, das stimmt. Überleg nochmal. Ich glaube, die Richtung ist da auch ehrlich zu sein, die beste. Ja. Ja? Liebe Rosa, meine Sendung ist vorbei. Ja, ich sehe es. Wir haben es 2:02. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke. Tschüss. Gleichfalls. Dankeschön. Tschüss. In der Technik war Katrin Benek. Ich wünsche euch eine schöne Nacht, eine gute Nacht und wir sehen und hören uns wieder morgen. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen mit einer freien Themennacht. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Bis dahin, alles Gute. Ciao.